Heute erklingt zu Beginn meiner Predigt wieder der Eingangsvers. Fünfmal durfte ich ihn im vergangenen Jahr hier sagen. Verhältnismäßig wenig, aber wenn man so schwer erkrankt war, das sind fünfmal schon viel. Und dass ich ihn am Ende dieses wohl schwersten Jahres in meinem Leben hier nochmal sagen darf, Silvester 2014, das macht mich froh und glücklich. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Nun ist es wieder soweit. Das Jahr liegt in den letzten Zügen im wahrsten Sinne des Wortes. Halb fünf, bald fängt es an zu knallen. Ihr werdet es wahrscheinlich gar nicht mehr hören, weil er dann schon schlaft. Ich werde dann auch schlafen. Aber ich bin näher dran, ich bin in der Stadt. Ich weiß ja nicht, wie das hier ist. Und dann wird das Jahr 2014 verabschiedet. Das alte Jahr wird wie eine Türe abgeschlossen. Feierabend, Schluss, man kann nichts mehr an diesem Jahr ändern. Es gab einen Tag in meinem Leben, ich werde besonders Silvester immer daran erinnert, da musste ich auch eine Türe zuschließen. 2004 musste ich mein Elternhaus leerräumen, da meine Mutter nicht mehr alleine leben konnte und ins Altersheim umziehen musste. Und bei diesem Prozess, das hat sich dann über Wochen hingezogen, ich musste dann immer Richtung Remscheid fahren, waren 320 Kilometer, so ein Haus kann man ja auch nicht an einem Tag leerräumen. Dann kam der entscheidende Moment, wo ich zum letzten Mal die Türe, die Haustüre meines Elternhauses zuschloss, in dem Wissen, dass ich sie nie noch einmal aufschließen werde. Nie noch einmal. Ihr kennt das auch. Jetzt ist Schluss. Ich kann nicht nochmal ins Haus gehen. Natürlich immer, wenn ich da in Remscheid, Lennep bin, dann gehe ich den Schellenberg runter, bleibe vor dem ehemaligen Elternhaus stehen und mache ein paar Bilder. Aber ich habe keinen Schlüssel, kann nicht mehr ins Haus. Ein für alle Mal Schluss. Das ist heute immer noch ein solch ergreifendes Gefühl wie fast vor 10 Jahren. Ich kannte jeden Winkel des Hauses, die Stärken und die Schwächen. Doch nun ist Vergangenheit. Feierabend, ich kann nicht mehr zurück. Der Schlüssel wurde abgegeben, der Kaufpreis bezahlt, aus, vorbei. So ist das auch, ihr Lieben, mit Silvester. Das alte Jahr wird in wenigen Stunden abgeschlossen. Die Türe ist zugemacht, vorbei. Es lohnt sich nicht mehr darüber nachzudenken, wo die Zeit geblieben ist. Wir wissen, sie rast, je älter man wird, umso schneller. Es saust die Zeit im Sauseschritt und wir sausen mit. Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Jahr. Und da fragt man sich natürlich, wie wird es verlaufen? Was wird auf uns zukommen? Wie wird unser alter Körper sich in den nächsten 365 Tagen verhalten? Ich habe heute auch darüber nachgedacht, wie es vor einem Jahr war. Und vor einem Jahr, da habe ich hier auch einen Gottesdienst gehalten, da habe ich nicht im Traum dran gedacht, was 2014 auf mich zukommen würde. Nicht im Traum, ganz normal. Der Krebs war 2007 geheilt. Was soll denn groß passieren? Und wenige Tage später, in der ersten Januarwoche, da ging's richtig los. Wenn man so am Beginn eines neuen Jahres lebt, dann wünscht man sich einen Trost, dann wünscht man sich besonders einen Halt, weil das eigene Leben ja noch nie so unsicher war wie in diesen Tagen. Ich habe euch einen Halt mitgebracht, einen besseren, sage ich euch, gibt es nicht. Ein Satz aus dem Munde Jesu. Wir finden ihn in Lukas 22. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Es gibt Menschen, die können damit nichts anfangen. Was soll das denn? Haben viele gesagt. Aber dieser Satz aus dem Munde Jesu, das ist ein Fundament. Das war ein Fundament in 2014 und das wird das gleiche Fundament bleiben in 2015. Bevor ich etwas über diesen Satz sage, möchte ich euch die Situation erzählen, in der dieser Satz gesagt wurde. Das war bei dem letzten Abendmahl. Stunden bevor er im Garten Gethsemane verraten und gefangen genommen wurde. Jesus saß mit seinen Freunden, saß mit seinen Jüngern zusammen. Er wusste, es wird bald schwierig, sehr, sehr schwierig. Man wird kommen und ihn gefangen nehmen. Und dann wird es auch für seine Freunde schwierig. Und dann sagt er zu einem, zu Simon Petrus, Simon, Simon, der Feind Gottes, der Satan, will unsere Freundschaft kaputt machen. Er will euch von mir wegziehen. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich habe für dich gebetet, dass dein Vertrauen zu mir bestehen bleibt. Und wir wissen das, wie der Petrus sich verhalten hat. Niemals werde ich dich verlassen. Ich gehe mit dir ins Gefängnis und ich will mit dir leiden. Und wenn es sein muss, dann will ich auch mit dir sterben. Jesus erklärte ihm dann, Petrus, glaube mir, du wirst bestreiten, dass wir Freunde sind. Dreimal wirst du mich verleugnen und dann wird der Hahn krähen. Das wird heute Nacht passieren. Das ist für uns ein großer Schock. Ich glaube, die Jünger haben das gar nicht so richtig verstanden. Aber wir können es nachlesen. Schwarz auf weiß in unserer Bibel. Und das ist es, was ich an unserer Bibel so liebe. Da wird nicht geschönt, da wird nicht gestrichen, sondern die wahre Seite von den Menschen dargestellt. Wenn wir irgendwelche Biografien lesen, dann sind die meist geschönt. Es gibt da so einen Schlagersänger, muss man nicht kennen, aber die meisten kennen ihn, vor allen Dingen die jungen Leute. Dieter Bohlen, vielleicht schon mal gehört. Der hat ein Buch geschrieben, Nichts als die Wahrheit, hat er über sich geschrieben. Und ich glaube, da stehen nur Lügen drin oder Dinge, um andere Leute schlecht zu machen. Die Wahrheit, die finden wir nur in Gottes Wort. Wie die Wahrheit aussieht, das lesen wir in keiner Königschronik, sondern das können wir nur in der Bibel lesen. Und gerade deshalb macht diese Wahrheit die Bibel so glaubwürdig. Es wird nicht geschönt, es wird auch nicht verteufelt. Überraschend ehrlich, manchmal sogar peinlich ausführlich, wird auch von Fehltritten und Schwächen der Menschen berichtet. Egal, ob sie ganz unten oder auch ganz oben im gesellschaftlichen Leben standen. Man könnte eine Liste dieser Versagen und Verbrechen aufstellen. Die wird dann so aussehen. Der Noah hat sich betrunken. Abraham hat seine Frau verschachert. Isaak war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Mose, David und Paulus waren Mörder. Gideon hatte Angst. Rahab war eine Prostituierte. David gab vor, geistesgestört zu sein, hatte eine Affäre, war ein Ehebrecher und rannte vor seinem eigenen Sohn weg. Elia war ein Selbstmordkandidat. Jeremia war depressiv. Jona machte sich vor Gott aus dem Staube. Petrus war jähzornig, Johannes selbstgerecht und die Jünger schliefen beim Beten ein. Maria war faul, Maria Magdalene war von Dämonen besessen und. Die Liste ließe sich endlos fortführen. Und Gott, was hat Gott mit diesen Versagern, mit diesen Menschen gemacht? Gott hat sie nicht verstoßen. Gott hat nicht die Elite der Menschen rausgesucht. Die gibt es auch gar nicht. Die Elite der Menschen gibt es nicht. Die gibt es nicht hier im Hause, in Müden und die gibt es auch nicht in Rom, im Vatikan. Wie ein roter Faden zieht sich das Versagen der Menschen durch die Bibel. Da ist keiner besser als der andere. Schauen wir auf Menschen, dann bringt das nichts. Wir sollen auf uns schauen. Und habt ihr schon mal gesehen, wenn man mit einem Finger auf andere zeigt? So ungefähr? Guck mal, 1, 2, 3 Finger zeigen auf einen zurück. Wenn man das demnächst mal macht, dann soll man daran denken, 3 Finger zeigen immer auf einen zurück. Mit anderen Worten, die Kirchengeschichte ist voller Schuld und Versagen. Kreuzzüge, Hexenverbrennungen, Judenverfolgungen, Kriege, die von den Kirchen gerechtfertigt wurden. Gewalttaten der Gemeinde Jesu Christi gehören zu den 2000 Jahren des Bestehens hinzu. Kann man nicht wegdiskutieren. Mit solchen Menschen, mit solchen Versagern hat Gott sein Reich gebaut. Ist doch eigentlich logisch. Wisst ihr warum? Es standen ihm doch keine anderen Menschen zur Verfügung. Er hat doch keine anderen als uns. Wodurch wird ein Schiff zusammengehalten? Durch Nieten. Heute wird ja auch viel geschweißt, aber vor 100 Jahren, da wurden noch die Nieten benutzt, um Schiffe zusammenzufügen, um Schiffe zu bauen. Die Nieten sind das Wichtigste im Schiffbau. Heute sagen wir so oft, was ist denn für eine Niete? Ja, wir sind Nieten, wir brauchen einander, wir fügen was anderes miteinander zusammen. Ein Schiff besteht doch nur aus Nieten, wird nur deshalb zusammengehalten. Wie kommt es, dass die Gemeinde im Laufe der Zeit nicht aufgehört hat zu existieren, nicht untergegangen ist, auch nicht zerbrochen ist? Wie kommt es, dass sich Sonntag für Sonntag immer wieder in der ganzen Welt mehr Menschen zusammenfinden, als je ein Verein aufweisen kann? Ist das kein großes Wunder? Den Grund haben wir gehört. Das kommt nur daher, weil da einer ist, der an unserem Glauben festhält, dem wir in unserem Versagen nicht egal sind, sondern der ein großes Interesse hat, ja sogar noch für uns betet. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Zugegeben, dieser Satz ist Petrus gesagt worden. Aber auch uns, heute, am Jahresende 2014. Dieser Satz gilt für jeden einzelnen Menschen, der sich an Jesus gehangen hat, der ihm seine Schwachheit vertraut. Haben wir etwa einen anderen, einen besseren Ausblick auf das, was uns 2015 erwartet? Könnte ich etwas Besseres zusprechen? Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ohne dieses Gebet Jesu für unseren Glauben sähe es schlecht mit uns aus. Denn das wissen wir selber, unser Glaube ist ständig in Gefahr. Die Gefahren, die dieser Glaube mit sich bringt, können uns leicht in Schleudern bringen. Und sie haben viele Gesichter. Eine Krankheit, von der wir lange nicht genesen können. Ein plötzliches Unglück, was uns ereilt hat. Unerfüllte Gebete, die uns anfechten. Unsere eigenen Veranlagungen, die uns zu schaffen machen. Zweifel daran, wie das nun wirklich mit Gott ist. Die Frage, ob die Bibel wirklich Gottes Offenbarung ist. Anfechtungen angesichts der vielen anderen Religionen um uns herum, die ja immer, immer näher kommen und man weiß gar nicht, wie das weitergehen wird. Vielleicht kommen die Versuchungen aber auch von Menschen, die mit unserem christlichen Glauben nicht viel anfangen können. Vielleicht auch von Angehörigen oder Freunden. Und nicht zuletzt auch von dem eigenen Verstand, der uns oft in die Irre und Wirre führen will. Unser Glaube gleicht oft einer Kerze im Wind. Wenn wir nicht aufpassen, ist die Kerze schnell ausgeblasen. Der Glaube ist wie das Leben eines kleinen Kindes, verletzlich. Auch der große Reformator Martin Luther wusste darum. Von ihm wird erzählt, dass wenn der Teufel ihn immer wieder herausfordert hat, er sogar einmal mit einem Tintenfass nach ihm geschmissen hat, um ihn loszuwerden. Luther war auch klar, dass die Menschen sich den Glauben nicht selbst machen können, nicht produzieren können. So schrieb er zum 3. Glaubensartikel: Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Nichts mit eigener Leistung. Es kommt immer wieder vor, vor allen Dingen auch im Alter, dass unser Glaube angegriffen wird von Menschen, die ihn nicht verstehen können, auch nicht wollen, die uns vielleicht sogar verspotten. So wie Jesus auch in seinem Dienst an den Menschen oft angegriffen wurde und das Unverständnis der Menschen ertragen musste, bis hin zu seinem Ende. Glaube führt nicht unbedingt in ein leichteres Leben. Ja, im Angesicht Jesu muss man sagen, dass es an einigen Stellen vielleicht schwierig wird. Ich denke, davon ist niemand frei. Jeder und jede will nicht in die Situation kommen, wo der Glaube, den man eigentlich in sich trägt, brüchig wird. Da wird man hineinkommen, ob man es will oder nicht. Und dann möchte man aussteigen, möchte man aufhören. Aber Jesus ist da. Und Jesus sagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Einer der schönsten Sätze aus dem Munde Gottes. Der Verleugner Petrus wird nicht einfach fallen gelassen als Abtrünniger, sondern Jesus betet für ihn. Er nimmt ihn hinein in seine innersten Gedanken, nimmt sich seiner an und trägt ihn vor Gott. Er bittet von Gott Gutes. Und das hat zwei Seiten, die dieses Bibelwort für uns alle so interessant machen. Da ist die eine Seite, dass sie mir persönlich sagen, dass ich in meinen Anfechtungen und in meinen eigenen Verleugnungen in meinem Leben weiß, dass da einer ist, der an mich denkt, der für mich sogar betet. Der mir auch manchmal sagt, du bist auf dem falschen Weg, doch Christus betet für dich. Er möchte, dass wir immer wieder neu zurückfinden zu ihm. Das ist ermutigend, dass Christus mich hier selbst in seinem Herzen vor Gott bringt. Da bin ich ihm wichtig, wichtiger als die ganze Welt. Das soll weitergeführt werden. Dein Glaube soll nicht aufhören. Und deshalb betet er für mich, tritt für mich ein und lässt mich in meinem brüchigen Glauben nicht links liegen. Er will mich stärken, er will meinen Glauben auch 2015 erneuern. Durch sein Wort, durch sein Handeln und natürlich auch durch sein Gebet. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und die andere Seite, ich werde hier ermutigt, es im Vertrauen zu ihm gleich zu tun. Nicht Menschen an die Seite stellen, nicht Menschen abschreiben, sondern sie vor Gott bringen, sie wichtig nehmen und für sie beten. Ich denke, dass wir dies im Alltag unseres Lebens oft viel zu wenig tun, für andere beten. Wir regen uns über andere auf, wenn sie uns irgendwas getan haben, aber wir beten nicht für sie. Wir schreiben sie schnell ab, verurteilen sie, wir stellen uns auf das Recht und denken daran, dass wir hier ohne weiteres das machen können, was wir wollen, weil wir Recht haben. Das Vertrauen lassen wir ganz außer Acht. Und dann verlieren wir unsere Stärke, obwohl wir sie eigentlich gewinnen sollten. Dem anderen dienen durch die Tat und das Gebet. Dazu ermutigt uns Jesus, dazu ruft er uns auch heute Abend auf. Lassen wir uns durch diese Aussage Jesu ermutigen, uns als solche zu sehen, für die gebetet wird, aber auch, dass wir selber für andere beten. Ich schließe ab mit einer Frage. Kennt ihr eigentlich das höchste Tier in der Stadt oder im Dorf? Jetzt sagt nicht der Bürgermeister. Dieses höchste Tier wird meistens übersehen, weil es am höchsten Gebäude der Stadt fest montiert ist. Meistens immer an der Kirche, in luftiger Höhe, da lebt es sein schwindelfreies Dasein. Gemeint ist der Hahn auf der Spitze eines Kirchturms. Im ersten Moment denken wir an den Wetterhahn und die dazugehörigen Sprüche. Ich habe mal einen rausgesucht. Kriecht der Knecht vom föhnenden Wahn, schlachtet er den Wetterhahn. Doch der Hahn hat mit dem Wetter in dieser Form überhaupt nichts zu tun. Er erinnert uns an einen Jünger. Er erinnert uns an Petrus. Das höchste Tier, der Hahn auf dem Kirchturm, will uns nicht nur an das Versagen von Petrus, sondern auch an unser Versagen erinnern. Wie gut, dass wir dann wissen, dass wir einen Freund und Bruder haben, Jesus Christus, der den Vater im Himmel bittet, dass unser Glaube nicht aufhört. Wie gut zu wissen, dass wir einen Herrn haben, der sich für uns verantwortlich weiß. Jesus Christus spricht: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das gilt für den letzten Tag im Jahre 2014 und auch für den ersten Morgentag im Jahre 2015. Denn wie heißt es so schön, allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnad und große Treu, sie hat kein End den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. Warum kann man sich drauf verlassen? Weil Jesus auch zu dir und zu mir gesagt hat: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Amen. Ja, Herr, hab Dank, dass wir dieses mit der Gewissheit in den Abend, in die nächsten Tage gehen können, dass du gewiss bei uns bist an jedem neuen Tag und auch in jedem neuen Jahr, Herr. Du weißt, was im kommenden Jahr auf uns zukommt. Du weißt, wo wir dich vielleicht ganz, ganz dringend brauchen. Du kennst alle Dinge und du weißt um die Zukunft, die uns noch verborgen ist. Hab Dank, dass wir getrost in dieses neue Jahr gehen dürfen, weil wir wissen, dass du bei uns bist, dass uns nichts geschehen kann, weil du uns hältst. Danke für deine Gegenwart und dass wir wissen dürfen, dass du uns liebst. Ja, segne du auch jeden Einzelnen hier. Amen. Amen. Gott, der himmlische Vater, richtet seine Augen auf dich. Sein Gesicht strahlt vor Freude, wenn er dich sieht, weil er dich sehr lieb hat. Er hat versprochen, dich nicht zu verlassen und nicht von deiner Seite zu weichen. Seine schützenden und segnenden Hände hüllen dich ein. So kannst du sicher deinen Weg gehen. Das gilt auch für 2015. Gottes Segen wünsche ich Ihnen allen. Und dir auch ganz besonders. Danke, gleichfalls.